Protokolle 2027. Die Reformen, die wir in den Finanzeinrichtungen der Nichtjuden vorhaben, werden wir in einer Weise vorschlagen, die niemand beunruhigt. Wir werden die Notwendigkeit dieser Neuerungen als Folge des Wirrwarrs dartun, in den die Geldwirtschaft der nichtjüdischen Staaten hineingeraten ist. Wir werden beweisen, dass der Hauptgrund dieses ungesunden Zustandes darin liegt, dass man zu Beginn jedes Jahres einen Voranschlag aufstellt, der von Jahr zu Jahr anwächst. Dann verlangt man einen Nachtrag, der schon nach 3 Monaten verausgabt ist. Hierauf wird ein Ergänzungsbudget beschlossen und schließlich begehrt man noch einen weiteren Kredit, um die Schlussabrechnung durchführen zu können. Da der Voranschlag des nächsten Jahres nach der Gesamtabrechnung für das abgelaufene Jahr aufgestellt wird, so beträgt der jährliche Abgang 50% und der Voranschlag verdreifacht sich alle 10 Jahre. Dank dieses Vorganges, den die nichtjüdischen Regierungen in ihrer Sorglosigkeit einreißen ließen, sind ihre Kassen leer. Die dann folgenden Anleihen haben den Rest verzehrt und alle Staaten zum Bankrott gebracht.